Und 7 Weiber werden an jenem Tag einen Mann festhalten und sprechen, wir wollen unser eigenes Brot essen und mit unseren eigenen Gewändern uns kleiden, nur lass uns nach deinem Namen genannt werden. Befreie uns von der Schande. An jenem Tage wird das Gespross Jahwes den Geretteten in Israel zu Schmuck und Ehre und die Frucht des Landes zu Hoheit und Herrlichkeit gereichen. Und die in Zion überleben und in Jerusalem übrig bleiben, sollen heilig heißen, alle die in Jerusalem zum Leben eingeschrieben sind. Wenn der Herr den Unflat der Frauen Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus ihrer Mitte weggespült haben wird durch den Hauch des Gerichts und den Hauch der Vertilgung, dann wird Jahwe über den ganzen Raum des Berges Zion und über die Versammlungen dort tagsüber Gewölk erschaffen und Rauch und flammenden Feuerglanz bei Nacht. Ja, über aller Herrlichkeit wird ein Schirmdach sein. Und eine Hütte wird da sein als Schatten vor der Hitze tagsüber und als Zuflucht und Obdach vor Unwetter und Regen.